zeigt sich der blutige Krieg in Tschetschenien. Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern. Nationalistischen Rechtspartei. Die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel im Oktober beschäftigen wir uns einerseits schwerpunktmäßig mit dem TTIP, dem Freihandelsabkommen, und andererseits beschäftigen wir uns mit Flucht, Asyl, dem NSU und Uri Cello. Die Entscheidungen im Stadtrat von Halle, welcher Betrieb welchen Auftrag bekommt, fällt zumeist in geheimer Sitzung. Genauso welcher Träger welche Sozialarbeiterstelle bekommt, wird im Jugendhilfeausschuss der Stadt Halle in geheimer Sitzung beschlossen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, unter Teilnahme der großen Sozialverbände, die im Jugendhilfeausschuss sitzen. In der großen Politik ist dies oft ähnlich oder wird gar noch überboten. Ein schönes, in Anführungszeichen, Beispiel hierfür ist TTIP und CETA, Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA bzw. Kanada. Hier ist noch nicht mal klar, was alles diese Freihandelsabkommen umfasst. Wenn im Stadtrat in Halle wenigstens öffentlich ausgehängt wird, um welche Themen es in geheimer Sitzung geht, ist beim TTIP zum Beispiel, aber auch bei vielen anderen Freihandelsabkommen, noch nicht mal klar, worum es geht. Ob zum Beispiel beim TTIP die Buchpreisbindung betroffen ist, die öffentliche Förderung von Museen, Schulen und Universitäten oder nur die Krankenkassen, Mindestlöhne, Sozialstandards, Kennzeichnungspflicht bei Nahrungsmitteln, ob zum Beispiel gentechnikfrei oder nicht. Dies führt zu einem breiten Bündnis von der Hochschulrektorenkonferenz, ATTAC, Gewerkschaften, selbst die der Polizei, bis hin zu Naturfreunde, Jugend, BUND. Und diese rufen auf zu einer Großdemonstration am Samstag, den 10. Oktober um 12 Uhr am Berliner Hauptbahnhof und wollen für einen gerechten Welthandel demonstrieren. Was wir an TTIP auch sehr spannend finden und was ausführlicher zu lesen ist in einem Interview in der Graswurzelrevolution vom Oktober, ist, dass in den USA die Ängste vor TTIP ganz ähnlich sind wie bei uns, und zwar die Regulierung der Finanzmärkte, Da fordert wohl Europa die großen Finanzinstitute der USA dazu auf, schärfere Regelungen für den Finanzmarkt wieder zurückzunehmen, wodurch bei der nächsten Finanzmarktkrise wieder die Steuerzahlerinnen für die Krise zahlen. Denn bei der Medizin zum Beispiel ist es so, dass die europäischen Pharmahersteller ein großes Interesse daran haben, zugelassene Medikamente auch in den USA vermarkten zu können. Die USA befürchtet, dass dadurch ihre Standards ausgehebelt werden. Dann ist es so, dass in den USA die Investition in saubere Energie von der Steuer absetzbar ist. Auch hier wird befürchtet, dass diese Erleichterungen für saubere Energie nicht mehr möglich sind und dass die US-Regierung bei den Gesundheitskosten zum Beispiel dafür sorgt, dass Gruppen wie Kriegsveteranen, Senioren durch Verhandlungen mit den Herstellern billigere Medikamente bekommen. Dieses wird befürchtet in den USA, dass dieses durch die TTIP, das TTIP-Abkommen ausgehebelt werden könnte. Also die Befürchtungen der normalen Menschen in den USA sind wahrscheinlich ganz ähnlich wie die Befürchtungen der normalen Menschen hier, wenn es um TTIP geht. Und die Regierung in den USA nutzt genauso wie die Regierung in der EU das TTIP-Abkommen dazu, der Bevölkerung klarzumachen, dass doch die eigene Politik viel besser sei und dass die EU bzw. in der EU die USA daran schuld sind oder daran schuld seien, dass die Standards sinken, die Löhne, etc. Lang lebe der Standortnationalismus. Unser erster Artikel zu TTIP stammt aus der AK, der Analyse und Kritik vom September und heißt Freibrief für die Konzerne über den Stand der Verhandlungen zum Freihandelsabkommen TTIP. Mit der geplanten transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten soll die größte Freihandelszone der Welt entstehen. Ein gemeinsamer Wirtschaftsraum für mehr als 800 Millionen VerbraucherInnen. Beide Seiten erwirtschaften rund 46% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Inzwischen ging im Juli die 10. Verhandlungsrunde zu Ende. Es wird momentan davon ausgegangen, dass das Abkommen nicht vor 2017 abgeschlossen wird. Von einem Staatsstreich der Konzerne spricht Thilo Bode, Gründer der NGO Foodwatch. TTIP festigt die Macht der Konzerne über unsere Wirtschaft, das Ernährungssystem und die Umwelt, sagt Karen Hansen-Kuhn, Direktorin für internationale Strategien am Institut für Landwirtschaft und Handelspolitik in Washington. Durch zahlreiche geleakte Informationen und eine Kampagne, die beide Verhandlungsseiten gezwungen hat, der Öffentlichkeit zumindest partiell Zugang zu gewähren, wird häppchenweise deutlich, welchen Umfang das Abkommen haben wird. Dabei geht es einerseits um Veränderungen, die VerbraucherInnen auf beiden Seiten des Atlantiks direkt betreffen werden. Andererseits ist TTIP der Versuch, die Macht der Konzerne gegenüber Regierungen, Parlamenten und außerparlamentarischer Opposition zu manifestieren. Die immer breiter werdende Protestbewegung hatte sich zunächst auf die Auswirkungen im Alltag fokussiert. Chlorhähnchen und Hormonfleisch in Europa, Zugang zum europäischen Markt für gentechnisch veränderte Produkte, unter anderem, weil es in den USA keine Kennzeichnungspflicht gibt. Zudem wird Gentechnikregulierung in den Abkommen ausschließlich als Handelshemmnis betrachtet, das es abzubauen gilt. Nachteile werden auch im Gesundheitsbereich befürchtet. Eigentlich sollten ab 2016 zwingend alle, auch negative, pharmazeutische Studien öffentlich gemacht werden. Doch nach US-Recht hat die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen Vorrang. Die Liste möglicher Handelshemmnisse ist lang. Über das Stichwort regulatorische Kooperation könnte zukünftig eine Angleichung der Standards sichergestellt werden. Diese Herzensangelegenheit der Industrie wurde bereits in mehreren Verhandlungsrunden angesprochen. Der bisherige geleakte Vorschlag sieht einen mit Experten besetzten Regulierungsrat vor, der Empfehlungen bei Gesetzesänderungen an die Parlamente gibt. Die Umsetzung würde auf eine Außerkraftsetzung parlamentarischer Verfahren zugunsten großer Konzerne hinauslaufen. Ebenfalls in das Kapitel Außerkraftsetzen demokratischer Prinzipien gehören die geplanten Investor-Staat-Gerichte, ISDS. Dieses bewährte Instrument ermöglicht bis auf Ebene der Welthandelsorganisation WTO Prozesse gegen Staaten im Hinterzimmer. Das Privileg zu klagen haben nur Konzerne, die ihre Investitionen in Gefahr sehen. Die Anzahl dieser Schiedsverfahren ist in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Gemäß Angaben der Vereinten Nationen dürfte die Zahl um die 650 liegen. Nach Protesten in der EU wurde dieser Punkt zunächst ausgesetzt, auch wenn die USA bereits angekündigt haben, dass sie darauf nicht verzichten werden. Von Seiten der EU hat Handelskommissarin Cecilia Malmström eine Reform vorgeschlagen. Demnach sollen sich beide Seiten auf eine Liste zugelassener SchiedsrichterInnen einigen. Sie sollen Qualifikationen aufweisen, die auch von RichterInnen ihres jeweiligen Heimatlandes verlangt werden. Zudem soll es ähnlich dem WTO-Verfahren Möglichkeiten zur Berufung geben. An dem Klageprivileg rüttelt dieser Vorschlag jedoch nicht. Der Einschüchterungseffekt auf Parlamente oder Regierungen bleibt bestehen. Zudem will die EU-Kommission ausdrücklich nicht die Investitionskapitel und die ISDS-Bestimmungen in dem bereits verhandelten Abkommen mit Kanada, CETA, ändern. Sollte CETA also ratifiziert werden, ändert sich wenig. Nahezu alle großen US-Unternehmen sind mit erheblichen Aktivitäten in Kanada vertreten und können damit das CETA-Abkommen für ihre Zwecke nutzen. Dieses neue Netz bilateraler Handelsverträge ist jedoch nicht nur Ausdruck der globalen Durchsetzung der konzernbasierten Ökonomie, wie Helmut Scholz, linken Abgeordneter im Europäischen Parlament, zu bedenken gibt. Die EU-basierten Konzerne sind auf der Suche nach neuen Absatzmärkten. Nach mehr als 50 Jahren haben die USA im August 2015 Frankreich als wichtigsten Absatzmarkt für Waren aus Deutschland abgelöst. Die deutsche Industrie hofft auf immense Profite. Gleichzeitig sind die neuen Freihandelsabkommen, die USA verhandeln auch mit den pazifischen Staaten, Ausdruck des Scheiterns der WTO-Verhandlungen, der sogenannten Doha-Runde. Vor allem die Staaten in Asien und der Pazifikregion verhandeln zurzeit untereinander eine Vielzahl von Freihandelsabkommen und regionalen Zusammenschlüssen. Dazu zählen die Transpazifische Partnerschaft, TPP, und eine Reihe von bilateralen Abkommen zwischen dem Verband südostasiatischer Staaten, ASEAN, China, Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea und Indien. Vor diesem Hintergrund ist TTIP für die EU umso wichtiger. Gleichzeitig gehen die bilateralen Investitionsabkommen weit über den WTO-Rahmen hinaus. Liberalisierung des Warenhandels, Marktzugang beim Dienstleistungshandel, Regulierungen von Qualitätsnormen, Schutz von geistigen Eigentumsrechten. All das bleibt nicht unwidersprochen. In den USA wird der Widerstand gegen TTIP hauptsächlich getragen von lokalen Gruppen gegen Gentechnik und Agroindustrie. Auch die US-Gewerkschaften mischen sich verstärkt in die Debatte ein. Hintergrund sind für viele die schlechten Erfahrungen mit dem NAFTA-Abkommen. Im Vordergrund stehen aber die Proteste gegen die Freihandelsabkommen, die Obamas Regierung momentan mit den asiatischen Staaten aushandelt. In Europa wächst der Protest gegen TTIP stetig und ist inhaltlich breiter geworden. Waren es zunächst einzelne Landwirtschaftsverbände sowie Umwelt- und VerbraucherschützerInnen, so entwickelte sich innerhalb von 2 Jahren eine breite bürgerliche Bewegung gegen TTIP, hauptsächlich in Deutschland. Da viele Kommunen Resolutionen gegen das Abkommen verabschiedet haben, gerät selbst die Basis bei SPD und CDU ins Schwanken. Denn es sind ihre BürgermeisterInnen, die sich um die Zukunft kommunaler Versorgungsunternehmen sorgen. Der Deutsche Kulturrat ist inzwischen im Bündnis gegen TTIP ebenso angekommen wie die Gewerkschaften. Letztere hatten sich lange zurückgehalten. Sie befürchten auf beiden Seiten des Atlantiks nicht nur massive Arbeitsplatzverluste, sondern auch weitere Angriffe auf Arbeitsrechte. Innerhalb der außerparlamentarischen Organisierung haben sich auch ATTAC und die Bewegungsmanagerinnen von Campact angeschlossen. Linksradikale Gruppen sind bisher kaum vertreten. So ist auf der geplanten Demonstration am 10. Oktober in Berlin bisher kein explizit antikapitalistischer Block in Sicht. Innerhalb der Parteien ist bei den meisten eine Trennung zwischen Basis und Führung zu erkennen. So versucht besonders Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, die wachsende Kritik bei den SozialdemokratInnen im Zaum zu halten. Auch bei Bündnis 90, die Grünen, denen nach der jetzigen Machtverteilung im Bundesrat eine wichtige Rolle zukommen könnte, sind viele Parteimitglieder dagegen, besonders unter den EU-ParlamentarierInnen. Die Grünen-WirtschaftsministerInnen von Hessen und Rheinland-Pfalz Tarek Al-Wazir und Evelyn Lemke haben dagegen laut der Taz im Juni 2015 in Hamburg für einen Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz gestimmt, in dem die Freihandelsabkommen als wichtige Bausteine transatlantischer Partnerschaft gelobt werden. Die Linke scheint momentan geschlossen gegen die Abkommen zu sein. Wichtiger Baustein im Poker um CETA und TTIP wird das EU-Parlament sein. Dort hat vor allem die SPD ein Problem. Bei einer Resolution im Juni hat Parlamentspräsident Martin Schulz, SPD, eine Abstimmung sogar verschoben, weil er zwischen den sozialdemokratischen und den konservativ-liberalen Fraktionen noch keinen Kompromiss ausgehandelt hatte. Die später verabschiedete Resolution, von linken und grünen ParlamentarierInnen scharf kritisiert, begrüßt das Abkommen grundsätzlich, will aber die darin vorgesehenen privaten Schiedsgerichte durch öffentlichen Investorenschutz ersetzt sehen. Direkte Auswirkungen wird diese Resolution nicht haben. Eher ist sie als Stimmungstest anzusehen, weil das Parlament über den Vertrag abstimmen muss. Ob die ParlamentarierInnen letztlich der Machtübernahme der Konzerne durch die neuen Freihandelsabkommen zustimmen, hängt sicher entscheidend von den außerparlamentarischen Protesten ab. Dann machen wir weiter mit einem Artikel aus der Taz vom 25. September. Und dieser heißt: Freihandel zwingt zur Flucht. Wer künftige Flüchtlingskrisen vermeiden will, muss TTIP verhindern. Die Flüchtlingskrise und das Freihandelsabkommen TTIP scheinen nichts miteinander zu tun zu haben. Aber das ist nur der erste Blick. Der Freihandel lässt die Schwellen- und Entwicklungsländer verarmen und kostet manchmal auch Leben. Natürlich sind die Zusammenhänge nicht so platt, dass jede Flucht ökonomische Gründe hätte. Die Syrer wollen Assad und dem Islamischen Staat entkommen. Sie fliehen vor Fassbomben und Granatsplittern. Aber es sind längst nicht nur Kriegsflüchtlinge nach Europa unterwegs. Viele Menschen verlassen ihr Land, weil sie keine Perspektive sehen. Seitdem fast 1 Million Flüchtlinge die deutsche Grenze erreicht haben, ist es modern, ihnen zu versprechen, ihre Lebenschancen in der Heimat zu verbessern. Merkel: Diese Idee ist richtig, bleibt aber vage. Daher 2 Vorschläge. Die Freihandelsabkommen mit ärmeren Ländern werden ausgesetzt und Steueroasen sofort geschlossen. Um zunächst beim Freihandel zu bleiben. TTIP berührt die Schwellen- und Entwicklungsländer zwar nicht direkt, weil es als Abkommen zwischen den USA und Europa konzipiert ist. Doch die Ambitionen reichen weiter. TTIP soll weltweite Maßstäbe setzen, wie Wirtschaftsminister Gabriel gern betont. Für den Handel zwischen den USA und Europa würde nämlich gar kein Freihandelsabkommen benötigt. Der Güteraustausch funktioniert längst. Jeden Tag schippern Waren im Wert von 1,8 Milliarden Dollar über den Atlantik. An TTIP wird nur so verbissen gearbeitet, damit es zu einem ideologischen Denkmal für den Freihandel wird. Denn der Widerstand gegen den bedingungslosen Warenverkehr wächst in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Zu Recht. Dazu reicht ein Blick in die Geschichte. Die heutigen Industrieländer sind nicht durch Freihandel reich geworden, sondern durch Protektionismus. Besonders hoch waren die Zölle in den USA, die im Durchschnitt zwischen 35% und 50% lagen, und zwar von 1820 bis zum Zweiten Weltkrieg. Erst ab 1950 sanken die amerikanischen Zölle kontinuierlich. Es ist also Geschichtsklitterung, wenn sich die USA heute als die obersten Advokaten des Freihandels aufspielen. Die Amerikaner bauten ihre Zölle erst ab, als sie die ökonomische Supermacht waren. Dieses Muster lässt sich übrigens stets beobachten. Zölle werden erst abgeschafft, wenn die eigene Industrie zu den Weltmarktführern gehört und die Konkurrenz nicht mehr fürchten muss. Doch die Entwicklungsländer sollen ohne Schutzzölle auskommen. Dabei ist es für die armen Staaten sowieso schwer, eine eigene Industrie aufzubauen. Denn durch den technologischen Fortschritt steigt die Mindestgröße ständig, die eine Fabrik haben muss. Ein Beispiel. Selbst große Länder wie Argentinien sind zu klein, um eine Autoindustrie zu starten. Die Pkw-Produktion ist so teuer, dass sie sich nur lohnt, wenn ein riesiger interner Markt vorhanden ist. Die Chinesen sind mit ihrer Bevölkerung von etwa 1,3 Milliarden Menschen im Vorteil. Da ist es noch möglich, Importe zu beschränken, Devisen zu bewirtschaften und hinter hohen Zollschranken eine eigene Industrie hochzuziehen. Kleinere Entwicklungsländer sitzen in der Falle. Sie sind auf den Freihandel angewiesen, um für ihre Produkte einen Markt zu finden, der hinreichend groß ist. Gleichzeitig begünstigt aber genau dieser Freihandel die etablierten Industrieländer, die technologisch überlegen sind. Der südkoreanische Ökonom Ha Jong-chang hat vorgerechnet, dass sich die technologische Kluft zwischen reichen Staaten wie den USA oder Deutschland und den ärmsten Ländern wie Äthiopien oder Tansania auf etwa 60:1 ausgeweitet hat. Selbst Schwellenländer wie Brasilien hinken 5:1 hinterher, wenn es um die Produktivität ihrer Wirtschaft geht. Dies bedeutet, wenn sich ein Land wie Brasilien gegen die Übermacht der Industrieländer wehren will, reichen Zölle von 40% nicht, wie sie die USA im 19. Jahrhundert erhoben haben, sondern es müssten Zölle von weit über 100% sein. Doch stattdessen werden die Entwicklungs- und Schwellenländer gezwungen, Freihandelsabkommen und WTO-Verträge abzuschließen, die sinkende Zölle vorsehen. So produziert man Verarmung und Flüchtlinge. Die internationalen Abkommen müssten den Entwicklungsländern gestatten, ihre Produkte zollfrei zu exportieren. Gleichzeitig dürften sie jeden Importzoll erheben, den sie für sinnvoll halten. Nur dann haben die armen Länder eine Chance, ihre jungen Branchen gegen die Konkurrenz der Industrieländer zu schützen. Selbst bei optimalen Handelsabkommen bliebe aber noch ein Problem. Viele Potentaten in den Entwicklungsländern haben derzeit kein Interesse, in ihre Heimat zu investieren, sondern verstecken ihre Milliarden lieber in einer Steueroase. Besonders wichtig ist die Schweiz, die weltweit die Verteilung der Schwarzgelder organisiert. Freiwillig werden die Eidgenossen zwar niemals ihre Geheimkonten schließen, aber an kreativen Lösungen fehlt es nicht. So hat der französische Ökonom Gabriel Zucman gefordert, das Land mit Strafzöllen zu belegen. Die EU sollte Einfuhren aus der Schweiz mit 30% belasten, was die Eidgenossen empfindlich treffen würde. Denn das geparkte Schwarzgeld steuert nur 3% zur Schweizer Wirtschaftsleistung bei. Viel wichtiger ist der Export von Maschinen, Uhren und Chemikalien. Rechtlich wäre es kein Problem. Die Welthandelsorganisation WTO erlaubt Strafzölle, wenn ein Land indirekte Subventionen gewährt, und dazu zählen Sonderkonditionen für Steuersünder. Die Welt benötigt eine neue Form des Protektionismus. Entwicklungsländer dürfen Importzölle erheben und werden gleichzeitig mit Strafzöllen vor den Schweizer Steuerdieben geschützt. Aber derartige Vorschläge können sich erst durchsetzen, wenn TTIP verhindert und der Freihandel keine dominante Ideologie mehr ist. In dem zweiten Teil unserer Sendung wenden wir uns dann Rassismus und Willkommenskultur, und zwar mit einem kurzen Artikel aus der Analyse und Kritik vom 15. September, also der aktuellen Ausgabe. Und dieser Artikel heißt Konflikt statt Konsens gegen einen Kompromiss zwischen Rassismus und Willkommenskultur. Fast täglich brennt eine Flüchtlingsunterkunft. BürgerInnen, Neonazis und Hooligans stehen Schulter an Schulter und brüllen Ausländer raus. Flüchtlinge werden auf offener Straße beschimpft, bespuckt, geschlagen. Nach Sloterdijk, Sarrazin, AfD und Pegida ist momentan der militante Flügel der sich formierenden Rechten in Deutschland am Zuge. Zeitgleich unterstützen Willkommensinitiativen Geflüchtete mit Kleidung, Nahrung und Spielsachen. Als jene, die wochenlang in Ungarn für Bewegungsfreiheit kämpften, an deutschen Bahnhöfen ankamen, gingen viele von ihnen durch eine Traube klatschender Menschen. Die breite Front der Hilfsbereiten umfasst auch jene Teile des Bürgertums, das sich modernisiert, das Deutschland als Einwanderungsland akzeptiert hat. Die Hilfsbereiten entdecken aus ganz unterschiedlichen Motiven und sei es, weil es gerade angesagt ist, so etwas wie Empathie. Auch Wirtschaftsverbände zeigen sich offen und liebäugeln mit möglichen neuen Fachkräften. Nicht um dem angeblichen Mangel entgegenzuwirken, sondern um die Konkurrenz zwischen ArbeiterInnen und Angestellten zu verschärfen. Hinzu kommt, das Image der Bundesregierung war nach dem offensichtlich gewordenen Diktat im Schuldenstreit mit der griechischen Regierung im Eimer. Nun können Merkel und Co. zeigen, dass sie auch im positiv verstandenen Sinne Verantwortung übernehmen können. Es ist bereits von Willkommenspatriotismus die Rede. All dies zeigt, wir befinden uns mitten in einem offenen gesellschaftlichen Konflikt. Ein Konflikt, der unauflösbar scheint. Wie soll zwischen Ausländer raus und Flüchtlinge willkommen ein Kompromiss hergestellt werden? Doch es gibt sie, die Versuche eines Kompromisses. Der liegt vielleicht näher als in der momentanen Euphorie ersichtlich. Den Einheizer macht Horst Seehofer mit seinem Sonderlager für Balkanflüchtlinge, das bereits eröffnet wurde. Auch wenn viele andere Bundesländer solche Lager ablehnen und sich die CDU gerade ein wenig offener zeigt als die CSU, ist Seehofer letztlich lediglich der Bettkorb einer gemeinsamen agierenden Einheit. Auch wenn es im Beifall untergeht, gilt weiterhin, Deutschland hat sich wesentlich für die Dublin-Verordnung eingesetzt, die es einer großen Zahl der Flüchtlinge unmöglich machen sollen, in Deutschland Asyl zu erhalten. Ebenso bleibt politisches Ziel der Bundesregierung, diejenigen, die ohne Bleibeperspektive sind, sollen schnell wieder gehen, andernfalls werden sie gegangen. Dass Geflüchtete aus den Balkanstaaten keine Bleiberechtsperspektive haben, wird mitunter mit heuchelndem Bedauern ausgesprochen, als wäre die Tatsache eine nicht zu ändernde Naturkatastrophe. Dabei ergibt sich die fehlende Perspektive aus dem politischen Willen, bestimmte Länder zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Wirtschaftsflüchtlinge gelten weiterhin als unerwünscht, egal woher sie kommen. Diese Trennung zwischen wahren und falschen Flüchtlingen dürften auch viele von denen richtig finden, die gerade klatschen und helfen. Dagegen, dass nach Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina nun auch Albanien, Kosovo und Montenegro zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden, regt sich kaum Widerstand. Dennoch ist die aktuelle Situation offener denn je. Selten befanden sich die GegnerInnen der Bewegungsfreiheit so sehr in der Defensive. Es hieß in der Vergangenheit häufig, wenn mehr als 100.000 Flüchtlinge pro Jahr kämen, würde die Stimmung kippen, seien die Belastungsgrenzen erreicht. Allein im August wurde diese Zahl erreicht und ja, die Stimmung kippt. Zum großen Teil kippt sie aber in unerwartete Richtung. Die Fluchtursachen, von denen kaum die Rede ist, in den Blick zu nehmen, die Aufspaltung in erwünschte und unerwünschte Geflüchtete offensiv anzugreifen, die Rolle Deutschlands bei der Etablierung des rigiden Asylregimes zu skandalisieren, sowie die Interessen der Bundesregierung und der Wirtschaftsverbände zu kritisieren, sind Möglichkeiten, den aktuellen gesellschaftlichen Konflikt zu politisieren. Willkommenskultur, kommen wir zu den katastrophalen Verschärfungen des Asylrechts mit einem Artikel von Pro Asyl und dieser heißt Bund-Länder-Gipfel. CDU, CSU, SPD und Grüne einigen sich auf massive Asylrechtsverschärfung. CDU, CSU, SPD und Grüne klopfen sich gegenseitig auf die Schultern für den gestern gefassten Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz zur Flüchtlingspolitik. Tatsächlich konnten sich vor allem die asylpolitischen Hardliner durchsetzen, insbesondere das Bundesinnenministerium, ob auf EU-Ebene oder in der Innenpolitik. Deutschland setzt auf Abschottung. So Pro Asyl am Freitag, den 25.09. Mehr Mittel für den sozialen Wohnungsbau, eine vom Bund bezahlte Kopfpauschale pro AsylbewerberInnen für die Länder, die Möglichkeit, die Gesundheitskarte auf Länderebene einzuführen, Öffnung der Integrationskurse für Flüchtlinge mit hoher Bleibeperspektive. Man könnte meinen, der Flüchtlingsgipfel zwischen Bund und Ländern sei ein guter Schritt auf dem Weg, die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen zu verbessern und in der aktuellen Situation richtig anzupacken. Tatsächlich trifft Heribert Prantl es in der Süddeutschen Zeitung auf den Punkt. Es wird so getan, als sei der Gesetzentwurf eine souveräne politische Reaktion auf die neuen gewaltigen Flüchtlingsprobleme. Aber das stimmt nicht. Das Ganze ist kein überlegter Plan, sondern ein schnelles Sammelsurium. Das Ergebnis des deutschen Flüchtlingsgipfels ist also unzureichend und dürftig. Der Gesetzesvorschlag vom 21. September enthält eine lange Liste an Instrumenten zur Abschottung Deutschlands gegenüber Flüchtlingen. Pro Asyl hat bereits in den vergangenen Wochen wiederholt auf die erheblichen Verschärfungen aufmerksam gemacht. Wie wenig das Asylbeschleunigungsgesetz mit einer Beschleunigung der Asylverfahren zu tun hat, verdeutlicht, dass Asylsuchende künftig nicht mehr nur bis zu 3, sondern bis zu 6 Monaten in den Erstaufnahmelager ausharren müssen. Gerade dies hätten die Länder und Kommunen verhindern müssen. In den ohnehin chronisch und oft katastrophal überfüllten Einrichtungen ist zu erwarten, dass dort Flüchtlinge monatelang menschenunwürdigen Lebensbedingungen ausgesetzt werden. Besondere Entrechnung und Entwürdigung droht Flüchtlingen aus den sogenannten Westbalkanstaaten. Zusätzlich zu Bosnien-Herzegowina, Serbien und Mazedonien sollen nun Albanien, Montenegro und Kosovo als sichere Herkunftsländer eingestuft werden, obschon der fortwährende Bundeswehreinsatz im Rahmen von KFOR die prekäre Sicherheitslage im Kosovo illustriert und unter anderem Minderheiten Roma in diesen Staaten struktureller Diskriminierung ausgesetzt sind. Flüchtlinge aus diesen Staaten werden künftig, wie etwa bereits in Bamberg, in eigenen Erstaufnahmelagern kaserniert und müssen dort bis zu ihrer Abschiebung verbleiben und somit auf unbestimmte Zeit. Sie erhalten Arbeitsverbote und werden weitestgehend von sozialen Leistungen ausgeschlossen. Dies wird unter anderem auch zahlreiche Roma treffen, die vor rassistischer Diskriminierung aus ihren Herkunftsländern fliehen, eine Minderheit, die der deutsche NS-Staat europaweit verfolgte. Hunderttausende wurden in KZs ermordet. Der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz richtet sich gegen die grundsätzlich verbürgte Menschenwürde und das Sozialstaatprinzip. Abgelehnte Asylsuchende sollen nur noch einen Anspruch auf das unabdingbar Notwendige haben. Im Klartext, die nackte Existenz wird abgesichert und sonst nichts. Dies ist gemessen an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom Juli 2012 verfassungswidrig. Während der ersten Monate, die Asylsuchende in der Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht sind, sollen selbst die persönlichen Bedürfnisse per Sachleistungen gedeckt werden. Dies ist absurd. Im Zusammenspiel mit der Verlängerung des längeren Verbleibs von Flüchtlingen in Erstaufnahmeeinrichtungen wird Integration damit strukturell verhindert. Für Asylbewerber aus sogenannten sicheren Herkunftsländern soll ein unbefristetes Arbeitsverbot eingeführt werden, eine Restriktion, die Bayern bereits praktiziert. Diese Verschärfung ist indes mit dem europäischen Asylrecht nicht vereinbar. Demnach haben Asylsuchende einen Anspruch auf Arbeitsmarktzugang nach 9 Monaten. Die nach innen erfolgende Entrechtung und Entwürdigung der Flüchtlinge geht zugleich einher mit einer Abschottung nach außen. Das offensichtlich gescheiterte Dublin-System wird mit aller Härte verteidigt und sogar verschärft. Gerade in den überlasteten Grenzstaaten wie Griechenland und Italien sollen Hotspot-Zentren eingerichtet werden, in denen die Asylanträge der Flüchtlinge bearbeitet werden sollen. Faktisch wird dieser Plan auf die Inhaftierung von Flüchtlingen hinauslaufen, wenn diese an der Weiterreise in andere Staaten gehindert werden sollen. Außerdem soll die Verantwortung für die Flüchtlinge auf Drittstaaten verlagert werden, insbesondere auf die Türkei. Auch die positiven Aspekte des Bund-Länder-Beschlusses ändern nichts am Gesamtbild des Vorhabens, auch da sie unzureichend formuliert sind. So wird der Bund zwar die Mittel für den dringend erforderlichen sozialen Wohnungsbau bis 2019 um jeweils 500 Millionen Euro erhöhen, doch auch wenn diese finanziellen Mittel kurzfristig dazu führen mögen, dem eklatanten Engpass an staatlich geförderten Wohnungen in Deutschland entgegenzuwirken, löst das Versprechen nicht das strukturelle Problem der Wohnungspolitik. Denn nach Föderalismusreform darf der Bund ab 2019 keine finanziellen Fördermittel mehr an die Bundesländer zahlen. Doch es werden weiterhin Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Das Problem fehlender Wohnungen steht erst noch bevor. Dieses strukturelle Problem hat der Gipfel nicht behoben. Die mögliche Einführung der Gesundheitskarte auf Länderebene ist eine Mogelpackung. Eigentlich war mit der angekündigten Einführung der Gesundheitskarte mal versprochen worden, dass Asylsuchende dieselben Rechte auf Krankheitsversorgung erhalten wie gesetzlich Versicherte auch. Das war Teil des Bund-Länder-Deals vom November 2014. Insbesondere die Grünen stehen im Wort, welche die Einführung der Gesundheitskarte als Verhandlungserfolg verkauft hatten. Das Gegenteil soll nun kommen. Am eingeschränkten Leistungsumfang soll sich nichts ändern. Weiterhin Notvorsorgen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und eine einheitliche Bundesregelung wird es auch nicht geben. Ebenso ist die Öffnung der Integrationskurse für Flüchtlinge mit hoher Bleibeperspektive zweischneidig. Für viele Flüchtlinge bedeutet sie eine Verbesserung und schafft schnellere Wege zur Integration. Jedoch hüllt die Einteilung von Flüchtlingen in jene mit guter und jene mit schlechter Bleibeperspektive den Gedanken des Asylrechts aus, die individuelle Einzelfallprüfung und sorgt für eine Zweiklassengesellschaft von Flüchtlingen. Den Länderregierungen hätte klar sein müssen, jeder Flüchtlingsgipfel wird scheitern, wenn er keine langfristige Perspektive entwickelt und die strukturellen Probleme des deutschen Asylsystems löst. Pro Asyl hat hierzu in einem Grundsatzpapier Vorschläge unterbreitet, wie die Asylverfahren ohne Aufgabe der Rechtsgarantien von Flüchtlingen verkürzt werden können. Die jetzigen Vorhaben der Bundesregierung und der Länder tragen zur Verkürzung der Asylverfahren wenig bei, viel aber zur Entrechtung, Ausgrenzung und Stigmatisierung von Schutzsuchenden. Während um die EU herum und in der EU drin massive Zäune, gegen die der eiserne Vorhang nur ein Witz ist, gebaut werden, wollen wir jetzt das Thema Asyl und Flüchtlingsabwehr hinter uns lassen und uns Baden-Württemberg zuwenden und einem Artikel von Telepolis vom 28.09. Und in diesem Artikel, der den Titel trägt, Tod von Florian Heilig soll ungeklärt bleiben, der NSU-Ausschuss in Baden-Württemberg verweigert seinen Auftrag. Tod von Florian Heilig soll ungeklärt bleiben, der NSU-Ausschuss in Baden-Württemberg verweigert seinen Auftrag. Der NSU-Ausschuss von Baden-Württemberg hat bei seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause im September zwei grundlegende Entscheidungen getroffen. Erstens, den Vertretern der Landesregierung, die im Ausschuss sitzen, werden keine E-Mails und Briefe mehr weitergeleitet, die Bürger oder Hinweisgeber vertraulich an das Gremium gegeben haben. Und die Ministerialen werden aus nicht öffentlichen Sitzungen ausgeschlossen, wenn dort Dinge erörtert werden, die zu disziplinar- oder strafrechtlichen Konsequenzen führen könnten. Zweitens, die Aufklärung im Fall des auf den Cannstätter Vasen in seinem Auto verbrannten Neonazi-Aussteigers und NSU-Zeugen Florian Heilig wird ergebnislos beendet. Beide Entscheidungen hängen zusammen und sagen viel über diesen Ausschuss selbst. Was war passiert? Herausgekommen war, dass mindestens zweimal vertrauliche Informationen vom Ausschuss zum Landesinnenministerium und zu Ermittlungsbehörden geflossen sind. In einem Fall hatte sich ein Polizist an das Gremium gewandt und erhielt danach ein Disziplinarverfahren. Es wurde inzwischen eingestellt. Im anderen Fall hat der Zeuge Thorsten O., der im März angehört wurde, dem Ausschuss Neues mitgeteilt. Diese neuen Informationen gelangten zur Bundesanwaltschaft und zum Bundeskriminalamt, das den Zeugen daraufhin vernahm. Dass in einem Gremium der Legislative ganz selbstverständlich Vertreter der Exekutive sitzen, das ist die erste Überraschung, denn es widerspricht ganz allgemein dem Prinzip der Gewaltenteilung und es berührt ganz konkret den Auftrag des Untersuchungsausschusses. Der soll nämlich auch die Justiz und Justizbehörden kritisch beleuchten. Stattdessen kooperiert er mit eben diesen Behörden und sein An- um sein Ansehen zu wahren, entschied er jetzt, die Vertreter der Landesregierung vor die Tür zu setzen, zumindest teilweise. Ein Rauswurf zweiter Klasse. Dennoch kann er den Vertrauensverlust, der in der Öffentlichkeit und beim möglichen Zeugen entstanden ist, nicht rückgängig machen. Und damit wären wir beim zweiten Komplex, dem des toten Florian Heidig. Warum Familie Heidig Gegenstände nicht herausgibt. Der Ausschuss hat seine Arbeit demonstrativ eingestellt, weil die Familie des Toten bestimmte Gegenstände aus dem abgebrannten Auto nicht herausgibt, unter anderem ein Laptop und einen Camcorder. Dafür hat die Familie allerdings gute Gründe. Nach dem Brand am 16. September 2013 wollte die Polizei die Gegenstände vernichten. Sie wollte das Auto mitsamt Inhalt unter einem Laptop, Reisetasche, Handy, Machete verschrotten. Es war die Familie Heidig, die das Auto abgeholt, die Gegenstände gerettet hat. Damals war ein Untersuchungsausschuss nicht nur in weiter Ferne mehr. Eine übergroße Koalition im Landtag stemmte sich mit Macht gegen die Einrichtung eines solchen parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Nun sollte die Familie die von ihr sichergestellten Gegenstände an eben jene Behörde herausgeben, die sie vor 2 Jahren vernichten wollte. Das zu verweigern ist nicht nur legitim, sondern in gewisser Weise sogar geboten. Das anfängliche Vertrauen der Familie in den Ausschuss wurde nicht zuletzt auch dadurch verbraucht, dass das Gremium mit den Vertretern der Exekutive eine enge Verbindung eingegangen ist, wie sie in der Weitergabe vertraulicher Informationen zum Ausdruck kommt. Mitte September erwirkte der Ausschussvorsitzende Wolfgang Drexler, SPD, gar einen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss. Ein zweiköpfiges Kommando der Heilbronner Kriminalpolizei rückte frühmorgens um 8 Uhr bei der Familie an und stellte ihr Haus auf den Kopf. Gefunden wurde nichts. Der Flurschaden, den der Drexler Untersuchungsausschuss mit seiner Razzia bei der Familie anrichtete, ist irreparabel. Vielleicht sollte gerade das sein. Ein Demonstrativakt, um sich von dem Fall verabschieden zu können. 3 Zeugen und mehrere Merkwürdigkeiten. Und das ausgerechnet an einem Sitzungstag, an dem 3 neue Zeugen gehört worden waren und weitere Merkwürdigkeiten zutage traten, die belegen, dass dieser Tod nicht geklärt ist. Ein Landschaftsgärtner sah gegen 8 Uhr an jenem Morgen das Auto auf den Festplatz in Stuttgart fahren. Das ist deshalb interessant, weil andere Zeugen den Peugeot bereits um 7 Uhr dort stehen gesehen haben. Offensichtlich wurde also zwischen 7 und 8 Uhr bewegt. Von wem und wohin und warum? Um 9 Uhr explodierte das Fahrzeug dann. Der 21-jährige Florian Heidig verbrannte darin. Heute weiß man, dass er zusätzlich einen tödlichen Medikamentenmix in sich hatte. Der 2. Zeuge war ein Kraftfahrer, der versucht hatte, das Feuer mit dem Feuerlöscher zu ersticken. Er berichtet unter anderem, dass nach dem Brand ein schwarzer Mercedes zum Tatort kam, eine Limousine. Der Zeuge wörtlich: "Ich schätze, jemand vom Land oder höhere Polizei in Zivil." Was war das für ein schwarzer Mercedes und wer saß darin? Den Ausschuss hat das nicht mehr interessiert. Ein 3. Zeuge war ein Kriminalbeamter, der die Videoaufzeichnungen der Shell-Tankstelle an dem Gelände sicherte und nicht feststellen konnte, dass Florian Heidig dort mit seinem Auto bzw. Kanister getankt hatte. Und das ist deshalb interessant, weil der Familie Heidig bei der Überbringung der Todesnachricht durch die Polizei am selben Tag mittags gegen 13 Uhr gesagt wurde, ihr Sohn bzw. Bruder habe Suizid begangen, habe an jener Tankstelle Benzin gekauft, sich übergossen und angezündet. Diese 3 neuen Zeugen befinden sich seit langem in den Akten. Sie wurden im Ausschuss bisher vorenthalten und selbst jetzt, nach Wiederaufnahme der Todesermittlung durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart, vor kurzem mitgeteilt. Ganz offensichtlich wurden also Informationen von Behörden zurückgehalten. Florian Heidig und Melissa M. Mit seiner Entscheidung, jetzt den Fall zu den Akten zu legen, flieht der Ausschuss vor seinem Untersuchungsauftrag, aber dient damit dem Innenministerium und dem Landeskriminalamt. Am Tag seines Todes sollte Florian Heidig vom LKA zum NSU-Komplex vernommen werden. Der junge Mann befand sich im Aussteigerprogramm des Staatsschutzes für Rechtsextremismus und hatte einen konspirativen Status, der dem einer V-Person ähnlich ist. Man kann in den beiden Maßnahmen des Untersuchungsausschusses Teilrauswurf der Ministerialen und Ende der Aufklärung im Todesfall Florian Heilig eine Art kompensatorisches Geschäft mit der Exekutive entdecken, ungeschönt formuliert einen Deal. zum zweiten Mal lässt das Parlamentsgremium nun die Finger vom ungeklärten Tod eines NSU-Zeugen. Ende März 2015 war die 20-jährige Melissa M. unter ungeklärten Umständen gestorben. Sie war eine Freundin von Florian Heilig, wurde am 2. März 2015 in nicht öffentlicher Sitzung vom Ausschuss befragt. Am 28. März starb sie mit Krampfanfällen, Todesursache eine Lungenembolie. Doch was die Lungenembolie ausgelöst hat, können die Gerichtsmediziner auch nach mehr als 10-wöchiger Obduktion angeblich nicht sagen. In dürren Worten teilte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am 9. Juni 2015 mit, Lungenembolie, die ihre Ursache in der unfallbedingten Knieverletzung der Frau gehabt haben dürfte. Melissa M. war eine Woche zuvor beim Motorradsport leicht gestürzt und hatte ein kleines Blutgerinnsel über dem Knie. Dass ein Blutgerinnsel eine Lungenembolie auslösen kann, sei möglich, sagen Rechtsmediziner. Doch dann müsste man es auf den CT-Aufnahmen erkennen. Die Formulierung dürfte die Ursache sein, liegt anderes nahe. Jedenfalls. Der Untersuchungsausschuss weigert sich, diesen Todesfall zu überprüfen. Zum Beispiel die Mitteilungen der Staatsanwaltschaft mit dem Obduktionsbefund zu vergleichen oder die verantwortlichen Gutachter des Institutes für Rechts- und Verkehrsmedizin der Universität Heidelberg zu befragen. Keine Veranlassung, antwortet der Ausschussvorsitzende Drexler auf eine entsprechende Frage vor der Presse und, das sei nicht durch den Untersuchungsauftrag gedeckt, ein verantwortungsloser Abwehrreflex. Denn als der Ausschuss im November 2014 vom Landtag eingesetzt wurde, war weder die Zeugin Melissa M. bekannt, schon gar nicht, dass sie selbst sterben würde. Drexler weiß das genau. Sehenden Auges verstößt der Ausschuss gegen seine Fürsorgepflicht, die er für Zeugen hat. Kein positives Signal für potenzielle Zeugen. Folgenden hört er die Einladungen zur Pressekonferenz in Anwesenheit internationaler Gutachter und Experten und der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh am 27. Oktober 2015 in Berlin beim Haus der Demokratie und Menschenrechte in Prenzlauer Berg. Am 7. Januar 2005 wurde der aus Sierra Leone stammende Asylbewerber Uri Jalloh an Händen und Füßen auf eine feuerfeste Matratze gefesselt und in der gefliesten Zelle verbrannt. Bereits vor Beginn der eigentlichen Tatortermittlungen am 7. Januar 2005 haben die zuständigen Ermittlungsbehörden in Sachsen-Anhalt festgeschrieben, dass Uri Jalloh das Feuer in der Zelle selbst entfacht haben muss. Zur Tatortermittlung selbst haben sie aber keinen Brandsachverständigen hinzugezogen. Nachvollziehbare Brandlegungsmittel wurden am Tatort nicht vorgefunden. Untersuchungen nach Brandbeschleunigern vor Ort haben sie erst gar nicht durchgeführt. Die staatsanwaltlichen Ermittlungen waren von Anfang an darauf ausgerichtet, nachzuweisen, dass die theoretische Möglichkeit jedenfalls bestand, dass Uri Jalloh selbst die Tötung veranlasst hat. Am 10. Januar 2005 wurde dann plötzlich ein nachträglich im sichergestellten Brandschutt aufgetauchter, verschmorter Feuerzeugrest präsentiert. An diesem Feuerzeugrest sollten sich später keinerlei Spuren der Brandsituation in Zelle Nummer 5, dafür aber tatortfremde Textilfasern sowie nach einem Brandgeschehen aufgelagerte Tierhaare nachweisen lassen. Wie kann das sein? Die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh hat von Anfang an die Ermittlungen durch eigene gutachterliche Untersuchungen begleitet. Aufgrund der anhaltenden Verweigerung vom Staatsanwalt und Richtern, die tatsächlichen Todesumstände des Uri Jalloh ergebnisoffen zu ermitteln, hat die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh 2005 nicht nur eine zweite Autopsie erzwungen, sondern auch 2013 den irischen Brandexperten Maxim Smirnu damit beauftragt, den Brandverlauf und dessen Ergebnis in Zelle Nummer 5 durch Brandversuche nachvollziehbar zu machen. Das Ergebnis? Der vorliegend verheerende Brandzustand aus Zelle Nummer 5 kann nur unter Verwendung einer erheblichen Menge von Brandbeschleunigern erreicht werden. In einem weiteren Schritt hat die Initiative dann im Frühjahr 2014 renommierte, von den deutschen Behörden unabhängige Brandsachverständige, Toxikologen und Gerichtsmediziner auch zur Beantwortung der sich aus dem ersten Brandgutachten ergebenden Fragestellungen beauftragt, die bisher vorliegende Aktenlage von Gerichten, Staatsanwaltschaft und selbstveranlassten Gutachten zu sichten, auszuwerten und zu beurteilen. Neben der kritischen Würdigung gutachterlicher Bewertungen in den vorliegenden Ermittlungen werden die Gutachter brennende Fragen zum offensichtlich nachträglich manipulierten Feuerzeug, zum Brandbild und möglichen Brandbeschleunigerspuren beantworten und die für Brandleichen sehr untypischen Laborbefunde wie fehlendes Kohlenmonoxid und unauffällige Stresshormonspiegel in das Gesamtbild des Falles einordnen. Das war der linke Medienspiegel zu TTIP vor allem und bis nächsten Monat. Tschüss.